Da gibt es denn nur ein einziges Mittel. Der Stadtverwaltung, die heute zur Landesregierung avanciert ist, müssen alle nicht im Dienste Zions stehenden Parteien durch Arbeitsverweigerung, durch den von der Gegenseite so prächtig erprobten und altbewährten Streik die Geschäftsführung so lange unmöglich machen, bis die erste und oberste Forderung der Ausweisung jener Elemente erfolge, die nicht nur durch ihre Anwesenheit die Zahl der nicht zu Ernährenden vermehren, sondern die unermüdlich und rastlos durch ihre Tätigkeit dafür Sorge tragen, dass die Ernährung den erbeingesessenen Bürgern zu unerschwinglich hohen Preisen emporgeschwindelt werde. Kurz gesagt, wenn es möglich ist, auch nur eine Gemeinderatssitzung abzuhalten, ehe diese brennendste aller Fragen erledigt ist, dann war all dieser laute, lärmende Protest im Grunde nichts anderes als ein von Zion schlau geöffnetes Ventil, die angestauten Gase der Verzweiflung und Entrüstung wirkungslos ins Leere verpuffen zu lassen. Also, entweder gelingt es jetzt, zu Beginn von Wiens Autonomie die deutsche Bevölkerung der Stadt von den lebenszerstörenden Eindringlingen zu befreien, oder aber die Bevölkerung Wiens muss wissen und erkennen, dass Wien vom 10. November 1920 an die erste Stadt geworden ist, in der Zions Weltmacht zu uneingeschränkter Vorherrschaft gelangte und Wien mithin nicht mehr die Hauptstadt Deutsch-Österreichs, sondern eine der ersten Provinzstädte des kommenden zionistischen Weltreiches geworden ist. Gelingt es nicht, dies vom ersten Tage an zu verhüten, dann hat Wien für alle Zeiten aufgehört, eine deutsche Stadt zu sein. Der Telegraph, Wien, 27. November 1920. Flucht in die Öffentlichkeit, erster Teil. Das Unheil des deutschen Volkes ist seine Beschwätzbarkeit. Diese Unfähigkeit, an Meinungen, Gerüchten und Auffassungsweisen Kritik zu üben, diese Wehrlosigkeit in der Hinnahme von allem und jedem, was Zion im Laufe seines Aufstieges zur Weltherrschaft ihm aufzuschwatzen und einzureden vermochte, ist genau genommen die einzige Ursache seines Unterganges. Fördernd wirken hierbei in Süddeutschland und namentlich in Österreich die Leichtgläubigkeit und die misstrauische Gewohnheit, Übles, das etwa vom Nebenmenschen ausgestreut wird, aus eigener Unzulänglichkeit und Charakterschwäche schöpfend, bereitwilligst zu glauben. In Norddeutschland hin wiederum die sogenannte Sachlichkeit, die bewirkt, dass auf das Was, das irgendwer vorbringt, gelauscht wird, statt vorerst zu erforschen, wer irgendwas zum Besten gibt. Mit diesen beiden psychologischen Faktoren rechnend, ist es Zion nicht nur immer gelungen, alles Böse und Zerstörende dem unglücklichen deutschen Volke aufzuzwingen, sondern auch alle guten Kräfte, sobald sie zum Wohle und zur Errettung ihres Volkes sich regen mochten, mit eben diesen Mitteln der geistigen Vergewaltigung im Keime zu ersticken. So wird es denn sicherlich Hauptaufgabe Zions sein, denjenigen, der seine Methoden wahrhaft durchschaut und durchkreuzt, um jeden Preis zu diskreditieren. Ist doch Gewährung und Entziehung von Kredit altgewohnte Meisterschaft dieses Handelsvolkes, welche Meisterschaft in die Politik hinüber zu verpflanzen, es seit je vortrefflich gewusst hat. Das Kopfzerbrechen über Mittel und Wege, etwa einen lästigen Gegner wie mich möglichst rasch zu beseitigen, mag bei den Logenbrüdern ein gar gewaltiges sein. So besteht denn in letzter Zeit die triftige Vermutung, dass versucht werden wird, mich beim deutschen Volke etwa durch einen Brief mit gefälschter Unterschrift, der mich natürlich selber als Zions geheimen Anhänger entlarven soll, zu diskreditieren. Gegen solche erbärmliche, mit dem allmählich misstrauisch gewordenen deutschen Volke einsetzenden Manöver, welches Misstrauen nun natürlich schleunigst auf die Falschen, das heißt also Richtigen, übergewälzt werden muss, gibt es nur ein einziges Mittel, Flucht in die Öffentlichkeit, welche hiermit vorgenommen wird. Damit aber den so lange Irregeführten gleichzeitig Gelegenheit geboten wird, ihr uraltes Erbübel zu überwinden und durch die fixierende Kontrolle angeborene, aufgezwungene oder aufgeschrotete fixe Ideen zu bekämpfen, will ich für alle diejenigen, denen vorgeschwatzt wird, ich sei selber der raffinierteste aller Zionisten oder aber, wie mir unlängst berichtet wurde, ein Ententeagent oder aber sonst irgendetwas Verzwicktes, Ungeheuerliches, noch nicht Dagewesenes, täglich nachmittags von 3 bis 4 Uhr zu sprechen sein. Hierzu entschließe ich mich trotz der naheliegenden Gefahr, auf diese Weise von abkommandierten Zions überlaufen zu werden oder gar den Besuch etlicher wohlmeinender Attentäter zu riskieren. Jene hoffe ich zu durchschauen, dieser muss ich aber und zu jener Zeit gewärtig sein. Da es jedoch auch möglich ist, dass hierbei einige wirklich anständige Menschen ihre Bedenklichkeiten zu überprüfen und vielleicht sogar aus der Welt zu schaffen Gelegenheit finden, will ich alles Übrige dieser sonderbaren Notwehr gerne auf mich nehmen und bin schon neugierig, was Zion noch gegen mich unternehmen wird. Deutsches Volksblatt, Wien, 7. Januar 1921. Weiße und schwarze Magie. Seit Bestehen dieser Erde hat es 2 Grundrichtungen des Geistes, 2 Hauptlebenstendenzen gegeben, die einander widerstreiten wie Nacht und Licht, wie Feuer und Wasser, die trotzige Auflehnung gegen das Gesetz und die demütige Unterordnung und Einfügung unter selbstgeschaffene Gebote. Waren somit die Geister seit je geschieden in Bejahte und mithin selber Bejahende, sowie in Verneinte und mithin selber Verneinende, so ist klar, dass auch die Weisheit und Erkenntnis, die aus solch antipodischen Veranlagungen geboren wurde, grundverschieden sein, ja in ihrem Wollen und Wirken nach entgegengesetzten Zielen zu streben vorherbestimmt sein musste. Alle aufbauenden und schaffenden Geistesgaben brachten die einen dazu, ein Wissen um das Wesen des Menschen, um die Erhaltung seines seelisch-körperlichen Bestandes zu sammeln und zu gestalten, das gemeiniglich als weiße Magie in mystisch-kabbalistischer Sprechweise bezeichnet wurde, zum Unterschiede von der schwarzen Magie, deren Hauptaufgabe und Hauptziel es war, alle geheimen Kräfte der Zerstörung, alle Gifte, alle Vernichtungsmöglichkeiten zu kennen und nach immer neuen Mitteln zu forschen, Tod und Untergang derart herbeizuführen, dass der geheime Täter vor dem Auge und dem strafenden Gesetze in undurchbringbarem Dunkel verborgen bleibe. In Kriegszeiten allerdings, wo es gilt, den Feind mit allen Mitteln zu vernichten, haben auch Völker des aufbauenden und bejahenden Geistes ihr Forschen und Erfinden den zerstörenden Elementen zugekehrt und machen in solchen Zeiten der Not Vorstöße in jenes ansonsten nur den Verneinten zu unkontrolliertem Schalten und Walten preisgegebene Gebiet. Sobald aber wieder der Krieg vorüber ist, werden die Menschen der weißen Magie nach wie vor sich dem Bereiche der schwarzen Geheimkünste aus Uranlage und Instinkt fernhalten. Dies aber ist das Glück und die Ungestraftheit der finsteren Mächte, denen derart fassende Kraft des lichten Geistes niemals in die Schlupfwinkel und Abgründe ihrer finsteren Vernichtungskünste nachzuspüren vermag.